Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema heute: lieber schräg als konform, deutsche Songschreiber mit Ecken und Kanten. Am Mikrofon ist Thomas Elbern. Ein Sonntagslicht, ich mag es nicht, aus Kleie mit Rüschen gebundenen Fliegen und denen, die mit uns verwandt geblieben, die uns lieben mit wunden Phrasen und Karten schicken mit nem Osterhasen. Gefeiert, getrunken und gelogen, die Nacht um den Schlaf betrogen, und alles, was bleibt, ist Markus Maria Jansen machte den Anfang im heutigen Soundcheck, in dem es um deutsche Songschreiber mit Ecken und Kanten geht. Jansen ist mit seiner Musik ein gutes Beispiel für die Mischung aus Poesie und Folk, Albernheiten und Schwermut. Wir werden in dieser Sendung nur Deutschsprachiges hören. Vieles bringt wohl auch das auf den Punkt, was man gemeinhin so oft als typisch deutsch bezeichnet. Welche Kriterien das allerdings sein sollen, ist umstritten. Fleiß, Pünktlichkeit und Akkuratsein gehören hier bestimmt nicht dazu. Aber diese typische Schrägheit, die man wohl nur so mit der deutschen Sprache anstellen kann, die wird uns auf Schritt und Tritt verfolgen. Wir hörten Müdigkeit von Jansen vom Album Pre-Post und nun Bernd Begemann. Ich bin Angelo, Joey und Patty. Ich bin Patricia, Matty und Kathy. Wir sind eine Gruppe, obwohl wir bloß zu zweit sind. Wir gehen durch die Kanten. Du und ich, wir haben das Kelly Family Feeling. Gammelig, aber zusammenlich. Kelly Family Feeling. Wir sind, was wir fühlen, denn unsere unsere Lieder kommen von Herzen. Wir sind einfach natürlich geblieben und wir leben auf unserem Hausboot. Wir treiben ziellos durch die Tage. Du und ich, wir haben das Kelly Family Feeling. Dämlich, aber glücklich. Gammelig, aber zusammenlich. Kelly Family Feeling. Draußen vor den Toren warten unsere Freunde. Sie tragen T-Shirts mit unseren Namen. Sie sind gut hässlich. Und sie wollen Autogramme. Denn sie würden gern dazugehören. Aber bloß du und ich. Wir haben das Kelly Family Feeling. Dämlich, aber glücklich. Gammelig, aber zusammenlich. Kelly Family Feeling. Kelly Family Feeling. Kelly Family Feeling. Do you want it? Wir haben das Kelly Family Feeling. Dämlich, aber glücklich. Gammelig, aber zusammenlich. Kelly Family Feeling. Der Hamburger Songschreiber Bernd Begemann mit Kelly Family Feeling vom Album Sag Hallo zur Hölle. Begemann spricht für sich und obwohl einige deutsche Songschreiber schon fast komödiantisches Talent durchblicken lassen, halten sich viele tunlichst von dem fern, was man heutzutage Comedy nennt, weil sie von einem auf den anderen Moment auch mal die Stimmung wechseln können, so auch mal ins melancholische Extrem gehen können. Beispiel Fanny van Dunn, der genau wie Begemann mit seinen Solokonzerten zu begeistern weiß und vor allem als Textschreiber Slogans wie Zeig mir ein paar Sextricks oder Killing me softly pfeifen bringt, die erfrischend aus dem deutschen Mainstream einerlei herausstechen. Hier ist er von der CD Uruguay mit Lesbische schwarze Behinderte. An allem sind die Männer schuld, Machos meistens weiße. Sie sind voll verantwortlich für die ganze Scheiße. Sie regieren diese Welt, sie haben zu viel Macht. Sie haben unseren Planeten auf den Hund gebracht. Gibt es größere Schurken? Die Antwort lautet nein. Doch auch lesbische, schwarze Behinderte können ätzend sein. Ich traf eine bei Obi, sie fuhr in ihrem Rollstuhl, drängelt sich an der Kasse vor und zahlt dann auch noch voll cool. Mit einem 1000-Mark-Schein, sie hatte nur 10 Schrauben. Das würde sich doch ein normaler Deutscher nicht erlauben. Da schimpfte die Kassiererin und alle stimmten ein. Auch lesbische, schwarze Behinderte können ätzend sein. Draußen auf dem Parkplatz, da fuhr sie mich fast um. Sie sagte nicht Entschuldigung, sie brüllte, bist du dumm. Ich bremse auch für Männer, stand groß auf ihrer Brust. Da hab ich so spontan kein gutes Wort gewusst. Ich hätte fick dich rufen sollen, das fiel mir zu spät ein. Auch lesbische, schwarze Behinderte können ätzend sein. Natürlich bin ich kein Rassist, ich hab vorm Kopf kein Brett. Die meisten lesbischen, schwarzen Behinderten sind alle furchtbar nett. Man sieht sie viel zu selten in keiner Fernsehshow. Nicht mal in der Lindenstraße, ich weiß nicht wieso. geht dieses Lied noch weiter? Die Antwort lautet nein. Doch auch lesbische, schwarze Behinderte können ätzend sein. Unter dem Pseudonym Lotte Ohm hat der Münsteraner Vincent Wilkie schon so einige schräge Perlen deutscher Popmusik veröffentlicht. Auf seiner ersten CD Letzte Tanke vor Babylon hat er vor allem mit dem Song Die Liebe in den Zeiten des Rinderwahns für Hinhören gesorgt. Schräge Beats und ein Text, der nichts mit Reimform zu tun hat, sondern eher mit flüchtig geschriebener Prosa gemein hat. Hier ist Lotte Ohm. Der Kapitän raucht Pfeife, der Wissenschaftler auch. Ich kann mich nicht beklagen, worüber auch. In meinem U-Boot, in meinem Unterwasserboot. In meinem U-Boot, Unterwasserboot. In meinem U-Boot, in meinem Unterwasserboot. In meinem U-Boot, Unterwasserboot. Flux, jetzt werden die Schotten dicht gemacht und wir spielen Backgammon bis zum Morgen. Dann gibt die Spiegeleier, Bohnen und Speck. Ich kann mich nicht beklagen, worüber auch. In meinem U-Boot, in meinem Unterwasserboot. In meinem U-Boot, Unterwasserboot. In meinem U-Boot, in meinem Unterwasserboot. In meinem U-Boot, Unterwasserboot. Viel zu viele Menschen haben Welt schon gesehen, doch nie von unten und nie verstanden. Es geht mir doch genauso, eine kleine Mikrowelle streichelt sanft durch mein Gesicht von unten. In meinem U-Boot, in meinem Unterwasserboot, in meinem U-Boot, Unterwasserboot, in meinem U-Boot, in meinem Unterwasserboot, in meinem U-Boot. Unterwasserboot. Es ist Reibung, die uns vorträgt und Reibung, die uns hält. Nur eine kleine Überlegung und doch der Lauf der Wellen. Unser Mikrokosmos fließt, bis er irgendwann erlischt. Und die weißen Wellen klatschen an das Boot. Unterwasserboot. In unserem U-Boot. Unserem Unterwasserboot. In unserem U-Boot. Unterwasserboot. In unserem U-Boot. Unser Unterwasserboot, in unserem U-Boot, Unterwasserboot, in unserem U-Boot, unser Unterwasserboot, in unserem U-Boot, Unterwasserboot, in unserem U-Boot, unser Unterwasserboot, in unserem U-Boot, Unterwasserboot, in unserem U-Boot, unser Unterwasserboot, in unserem U-Boot, Unterwasserboot, in unserem U-Boot. Ebenfalls aus Münster und Lotte oben nahestehend. Das war die Formation Kirmes von dem Album Video mit dem Stück U-Boot. Ist von deutschen Songschreibern die Rede, so darf Sven Regner nicht fehlen. Der Berliner, der vor einiger Zeit sein erstes Buch veröffentlicht hat, ist Sänger und Texteschreiber bei The Element of Crime und hat hier gerade, was deutsche Schwermut in den 90ern angeht, neue Akzente gesetzt. Vom Album Die schönen Rosen, Element of Crime mit Abendbrot. Braun gebrannte Arme brechen jeden Tag das harte Brot der Wirklichkeit, als wär's das letzte Mal. Frisch geduschte Augen löffeln ohne Arg aus Satellitenschüsseln das Leben ihrer Wahl. Wohlgeformte Münder saugen voller Lust aus den Knochen der Erinnerung das Mark der Nostalgie. Wandernde Gedanken stoßen unbewusst unter reich gedeckten Tischen an anderer Leute Knie. Zum Thank you. tanzen frohgemut einen immer gleichen Reigen. Zum Lobe der Musik. Abgekämpfte Helden vergießen heißes Blut auf dem Feld der Unterhaltung, als ob's kein Morgen gibt. Zum Abendbrot, zum jeden Tag das harte Brot der Wirklichkeit, als wär's das letzte Mal. Frisch geduschte Augen löffeln ohne Arg aus Satellitenschüsseln das Leben ihrer Wahl. Zum Abendbrot, zum Der Duisburger Tom Liever ist so etwas wie eine Schlüsselfigur unter den aktuellen deutschen Songschreibern. Er jongliert gekonnt mit der deutschen Sprache und hat auf dem Sampler Paradies der Ungeliebten viele deutsche Songschreiber, viele von ihnen blutige Anfänger, versammelt. Er selbst orientiert sich musikalisch an englischer Musik, textlich aber an seiner eigenen Welt. Heraus kommt die Liever-typische Popmusik, die zu schräg ist für die Charts, zu lieb ist für den Underground oder, wie er es selbst ausdrückt, für die linke Spur zu langsam, für die rechte Spur zu schnell. Seit Jahren sitzt du und feilst an deinem Geschenk für die Welt. Es kommt nur noch auf die Details an, almost damit es dir gefällt. Noch großartiger werden, noch nicht alles versucht. Bist längst besser als die anderen, ja, noch lang nicht gut genug. Für die linke Spur zu langsam, für die rechte Spur zu schnell. Entlang immer gleich und gleich lang schön. Frau, die ihr Leben mit dir teilt und nicht liebt. Manchmal ist sie dir peinlich und dann denkst du, es gibt eine bessere Liebe für dich. Und dann fühlst du dich schlecht und auch, dass sie es nicht merken wird. Doch klar, sie merkt es erst recht. Für die linke Spur. Spur zu schnell. Entlang immer gleich ein leicht blankes Schild. ich allem entfliehen will, das ich nicht mehr ertrag. Park den Bus in den Dünen und setz mich irgendwo hin. Seh aufs das Wasser und warte, bis ich jemand anders bin. Für die linke Spur zu langsam. Für die rechte Spur zu schnell. Erlange immer gleichen Leitplan, Schilder und Zeichen. Für die linke Spur zu langsam. Was sich 1980 als Underground-Formation in Berlin gebildet hat, ist längst über 20 Jahre ihres Bestehens zur eigenen Kunstform geworden. Die Rede ist von den anstürzenden Neubauten, die auf ihrem letzten Album Silence is Sexy wieder eindrucksvoll demonstriert haben, wie die sorgsam ausgefeilten Texte von Sänger Blixer Bargeld mit den fragmentarischen Klängen der Neubauten harmonieren. Hören wir von den anstürzenden Neubauten die Befindlichkeit des Landes. Über dem Narbengelände das langsam verschwindet. So nur Phantomschmerz bleibt. Es dringt kaum hörbar ein fieses Lachen aus der roten Infobox. Und in den Gräbern wird leise rotiert. Alles nur künftige Ruinen, Material für die nächste Schicht. Mela, mela, mela, mela, melancholia. Mela, mela, mela, mela, Melancholia schwebt über der neuen Stadt und über dem Land. Über den Schaltzentralen, über dem Stoppelfeld aus Beton. Über den heimlichen Bunkeranlagen, die nicht wegzukriegen sind. Marlene, go home. Auch über den Marlene-Dietrich-Platz. Thank you.

deine goldene Träne rollt vollendet schön und schaurig. Die Berliner Schauspielerin Merit Becker in eigenen Worten mit dem Song Das Vögelchen von ihrer CD Nachtma, bei der es einem wirklich kalt den Rücken herunterlaufen kann. Von Berlin nach Hamburg zu Nils Kopbruch, der Maler und Songschreiber ist Kopf der Gruppe Fink, mit der er schon so etwas wie morbide deutsche Country-Musik macht und hier in einer von Truckstop und Gunter Gabriel regierten Domäne neue Akzente setzt. Hören wir Fink mit dem Song Fisch im Maul. Vergessen. Eure Wege, eure Straßen, eure Karten sind die besten. Ich will nicht wissen, was ihr denkt, ich hab es selber schwer genug. Ich werd mich nicht umdrehen, auch wenn ihr nach mir ruft. Werft mich in einen Fluss und wenn ihr Pech habt, hab ich Glück. Und komm mit einem Fisch im Maul zurück. Und nun ist mein Entschluss. Ich werd nicht lügen, weil ihr wollt, dass ich lügen muss. Vielleicht könnt ihr mein Haus anzünden und auf mein Ende warten und mein geheimes Buch in eurem Schmutz vergraben. Werft mich in einen Fluss und wenn ihr Pech habt, hab ich Glück und komm mit einem Fisch im Maul zurück. Fink mit Fisch im Maul. Deutsche Songschreiber, das können auch in Deutschland lebende Ausländer sein, wie zum Beispiel François Cactus von dem Berliner Duo Stereo Total. Die Französin singt in ihrer Heimatsprache, aber auch in gebrochenem Deutsch und hat gerade mit ihrer aktuellen Single Liebe zu dritt einen witzigen Song über die sexuelle Befreiung im Jahr 2000 verfasst. Hier ist Stereo Total. Das ist total aus, das ist hier. bei der Liebe zu trinken. Manchen Tagen wär ich ja so schwierig, glaub mir, ich leide schrecklich, will stets vergnügt sein, ganz genau wie du. Was kann ich denn dafür? Die Münchner Girlie-Band Moulinets mit Meine Hormone und ich, die auf ihrer CD 20 Blumen ein wahres Feuerwerk von erfrischender Alltagspoesie entzünden. Hören wir bis zu den Nachrichten noch die Kölner Gruppe Erdmöbel mit Derek zwischen Krücken schwebend. Gleich gibt's eine weitere Stunde Soundcheck. Beine in Blutsuppe. Da wendet selbst der Profi sich ab. Doch ich seh's von oben. Zwischen Krücken schwebend. Klarer Fall von Selbstamputation. An sowas gewöhnt man sich nicht. Hier oben. Zwischen Krücken schwebend. Ein Tröpfchen fällt ihm auf den Kragen. Er fasst sich an die Nase. Dann ein Blick nach oben. Zwischen Krücken schweben. Tja.